Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 10, 2014. Verschlimmbessern heißt diesmal die Folge. Und das werdet ihr auch gleich erfahren, warum, ja. Was natürlich auch im Mittelpunkt stand, die CeBIT-Eröffnung. Ja, viel von den Produkten hat man ja noch nicht gesehen, aber Tony Blair, David Cameron. Und Angela Merkel waren natürlich auf der CeBIT und haben diese Eröffnung, haben natürlich wieder keine Zeit verstreichen lassen, da wieder anti-russische Propaganda zu verbreiten, das ist ganz klar. Im Prinzip war ja die Woche das immer noch das absolute Hauptthema, ja, die Situation in der Ukraine. Aber ich habe mich mal besonnen, dass dies eben auch größtenteils ein Tech-Podcast ist. Und wenn auch das Thema Ukraine sehr, sehr wichtig ist, ja, so ist es doch für einen Tech-Podcast eher nebensächlich, weil da eben jetzt nicht wirklich so Sachen im ersten Fall direkt berührt werden. Ja. Also es gab keinen Aufstand via Twitter, ja, oder sonstige Sachen, ja. Außer eben, was ich ja letzte Woche aber schon zu Genüge gesagt habe, dass eben die Medien hier ihr Vertrauen komplett verspielt haben mit dieser absolut daneben liegenden russischen Propaganda, anti-russischen Propaganda, Entschuldigung, die veröffentlicht wurde, ja. Anscheinend ohne Filterung. Erst jetzt in den letzten Tagen kamen kritische Berichte, auch im deutschen TV, auch auf dem Guardian ein Artikel. Allerdings muss ich sagen, dass gerade in Deutschland das also nicht besonders prominent platziert wurde. Da werden die gut recherchierten Berichten über die Neonazis, die Maidan-Bewegung in die Regierung brachten, richtiggehend auf die letzte Seite verbannt. Und das ist nicht ganz korrekt und das sollte einem zu denken geben. Egal, aber wie gesagt, das Thema eigentlich im Tech-Bereich die Woche sollte zumindest die CeBIT sein, auch wenn diese dann missbraucht wurde für diesen Auftritt. Doch was bleibt denn momentan von der CeBIT? Ist die denn überhaupt noch interessant? Ist sie denn vielleicht vollkommen uninteressant geworden? Man hat so wenig im Vorfeld darüber gehört. Der Mobile World Congress beispielsweise, der hat viel, viel mehr Aufsehen erregt, als jetzt im Moment die CeBIT tut. Ja. Und warum? Ganz klar, weil eben sich die Sachen verschieben auf den mobilen Bereich. Ja. Und das ist der große Platz momentan, wo die Wirtschaft agiert, und eben die CeBIT ist als klassische Computermesse eigentlich verschrien, ja, muss man heutzutage schon sagen, ja, und das auch noch für Fachbesucher. Die Betreiber von der CeBIT wissen, dass eben hier das Image momentan ein großes Problem ist, und deswegen sucht eben auch der CeBIT-Chef Oliver Frese nach einem neuen Konzept, ja, und dieses war ja auch diesmal ein Ziel oder wurde umgesetzt, ja, und er selbst sagt, die CeBIT von damals ist ein Mythos, ja. Die neue Ausrichtung der CeBIT soll eben hier klar machen, wohin es geht. Interessant aber ist hier, dass praktisch, so schreibt zumindest Heise, Fachbesucher im Vorjahr oder wie im Vorjahr bei 230.000 liegen sollte. Aber schon auf der CeBIT 2013 waren eben 50.000 davon Privatbesucher. Ja. Die Neuausrichtung, komischerweise, ja, werden die Privatnutzer nicht mehr angesprochen. Es soll also eine reine Fachmesse sein. Und da muss ich ganz klar sagen, das finde ich einen Riesenfehler. Ja, das Argument, das er gebracht hat, dass heutzutage niemand mehr auf die Messe geht, um Bildschirme und Drucker für zu Hause eben anzuschauen, ja. Das finde ich, das ist so nicht korrekt. Wenn man so eine Fachmesse macht, dann wird man eben für die Masse auch unbedeutend, wenn man die Masse ausschließt sozusagen, ja. Ich finde das äußerst schade. Damit wird natürlich eine große Computermesse für Privatleute uninteressant werden. Das hat sich ja aber schon abgezeichnet. Immer wieder hat man probiert, Fachmesse, Fachmesse, Fachmesse auf die Business-Leute einzugehen. Und ich weiß nicht, ob man hier in Deutschland vielleicht gepennt hat. Man sollte sich vielleicht mal die sogenannten Fachmessen in den USA anschauen, wo eben ein Großteil auch Privatpersonen sind. Und das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz falscher Weg. Und deswegen ist auch für mich die CeBIT uninteressant geworden. Sehr uninteressant, weil die Privatpersonen sind die Masse, und wenn nur noch für die Fachbesucher dort was gemacht wird, ist diese Messe für mich uninteressant geworden, ja. Und eben auch für die Leute, die sich dann eben für neue technische Sachen interessieren, wenn man sie zu stark in diese Fach Ecke drängt, dann wird das nichts mehr werden. Warum sollte man das machen? Das ist meiner Meinung nach vollkommen unlogisch, ja. Und ich muss sagen, das wird der CeBIT mittelfristig das Genick brechen. Wie gesagt, schon jetzt ist das Interesse in der Fachwelt momentan, in der Fachpresse, wohlgemerkt, in der Fachwelt nicht, aber in der Fachpresse, auf ein Minimum zurück. Ich glaube, die Zeit der CeBIT ist ein für alle Mal vorbei. Diese Neuausrichtung ist ein Hilfeschrei, der aber an die falschen Personen gerichtet ist. Deswegen denke ich, wird eben hier Deutschland oder früher oder später mit der CeBIT, oder wird die CeBIT eben in Deutschland eine untergeordnete Rollenspiele. Hier werden mehr die Messen, die in Anführungszeichen Fachmessen in anderen Ländern, die eben auch für Privatpersonen oder auch an Privatpersonen denken, ja, da interessanter sein. Ja, Battlefield 4, eins meiner Lieblingsthemen. Warum? Weil natürlich auch hier sehr viel Zeit von mir da verschwendet wird für dieses Spiel momentan, ja. Bugs, ich habe öfters mal darüber was gesagt, wie schlimm die Bugs sind und so weiter. Und DICE hat immer wieder Updates gebracht und manchmal auch Verbesserungen tatsächlich gemacht mit diesen Updates. Und viel versprochen immer. Immer wieder viel, viel, viel versprochen, was geändert wird. Ja, und jetzt wurde eben auch einiges geändert, tatsächlich. Ein großes Battlefield 4 Update kam heraus, und was ist passiert? Katastrophe. Alles wurde, oder was heißt alles? Vieles wurde verschlimmert. Bugs, die eigentlich behoben werden, wurden noch drastischer. Ja, da ist zum Beispiel die Killcam anzusprechen. Die Killcam zeigt jetzt oft überhaupt gar nicht mehr das an, was sie soll, nämlich meistens gar nichts. Ja. Und dann hin und wieder sogar falsche Spieler. Das heißt, wenn man von einem Spieler im Spiel gefragt wird, dann sollte normalerweise dieser Spieler angezeigt werden, ja, auch wenn der Server mit Standardeinstellungen läuft. Und dort wird eben oft der Spieler gar nicht mehr angezeigt. Und noch schlimmer, manchmal werden falsche Spieler angezeigt, und das auch noch manchmal in dem eigenen Team, obwohl das gar nicht möglich ist. Ich muss schon sagen, das ist sehr, sehr schlimm. Weiterhin sind offenbar hier mehrere Lücken aufgetaucht, die Cheaten wieder verstärkt möglich machen. Denn da geht's rund momentan. Dann sollte ja verbessert werden, der Netcode, dass eben der Spieler nicht das Gefühl hat, dass hier was Ungerechtes abgeht. Ja? Also das heißt zum Beispiel, man wird beschossen, geht hinter eine Deckung, dann kann man eine Sekunde dort liegen, auf einmal stirbt man, weil Im Prinzip ist das Spiel schon gelaufen, man hat die Hits schon abbekommen, aber der Netcode ist nicht mehr synchron mit dem tatsächlichen Geschehen und oder der eigene Client ist eben nicht mehr synchron und dann sieht man es eben wesentlich verspätet. Nicht alle Darstellungen, nur manche Aktionen und das ist äußerst verwirrend und da sagen dann viele, da hat mich durch die Wand erschossen, Cheater, ja. Aber manchmal ist es der Netcode. Nur das weiß man jetzt auch nicht mehr genau, weil offenbar jetzt auch Cheating durchaus begünstigt wird durch dieses Update. Nur, jetzt ist das Ganze noch schlimmer geworden. Das, was versprochen wurde, was geändert werden sollte am Netcode, ist noch schlimmer geworden. Mittlerweile muss ich sagen, dass man das Gefühl hat, man schießt auf ein leeres Feld. Man sieht, ein Spieler dort schießt, aber man kriegt keine Hits. Gut geschrieben, dann dreht sich der Spieler rum, man geht in Deckung und wird erschossen hinter der Deckung. Es ist alles außer Rand und Band momentan. Es ist eine Katastrophe, dann gibt es auch noch weitere Abstürze, Lecks, die massiv sind teilweise. Und dieses Update ist das schlimmste Update, das ich bei einem Spiel jemals gesehen habe. Ja, wirklich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Dass sogar die Sachen, die verbessert werden sollen, noch verschlimmert wurden, zusätzlich noch vieles Neues hinzugekommen ist, ja, der Flirbug momentan ist so schlimm, also wenn man eine Waffe hat mit diesem Rechtlichtverstärker-Display, ja, Flir mal zwei, dann muss ich sagen, der Bug taucht etwa so alle, ja, 60%, wenn man respawnt, hat man diesen Flirbug. Das kann man übrigens beheben, wenn er den hat, einmal auf die Pistole wechseln, dann wieder zurückwechseln, dann ist der Flirbug weg. Dennoch ist es äußerst nervig, vor allem wenn man gerade respawnt, will, sieht sofort irgendwelche Gegner, will schießen und dann sieht man diesen Bug. Das heißt, das Flir ist nicht aktiv, das Bild wird vergrößert, zweifach, aber eben nicht mit restlich verstärken. Und das ist echt mies, sowas, dass das nicht gefixt wird, beziehungsweise dass es noch verschlimmert wurde. Unfassbar. Katastrophe. Es gibt so viele Kleinigkeiten noch, ja, vor allem Damage, die gemacht wird, ja, wo nicht mehr stimmt. Da sollte einiges angepasst werden. Die DMRs, obwohl da offenbar ja gar nichts großartig dran gemacht werden sollte, also die Scharfschützengewehre, Designated Marksman Rifle, nicht die Snipergewehre, aber die DMRs eben, das sollte eigentlich, da wurde nichts großartig davon geschrieben, ja. Da hat man das Gefühl, man hat jetzt eine Luftpistole oder sowas, ja, ein Luftgewehr. Also im größten Teil schießt man hier auf den Gegner und nichts passiert. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich dann auch schon das Gegenteil gehabt, ja, durch den Netcode. Ja, manchmal arbeitet der Netcode ja auch für einen. Da sehe ich, also ich sehe eigentlich den Gegner überhaupt nicht. Da wurde markiert, ja, und da sieht man so ein rotes Dreieck über dem Gegner. Dann schieße ich nur mal so in die Richtung, Kill. Okay, nächstes rotes Dreieck, in die Richtung schießen, Kill. Okay, nächstes rotes Dreieck, in die Richtung schießen, Kill. Da komme ich mir ehrlich vor, als ob ich so ein Aimbot habe, ja. Wobei ich überzeugt bin, dass es viele haben. Momentan. Aber es kann natürlich auch sein, dass es sowas ist. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber wenn ich einfach nur in die Richtung halte, ja, wo das rote Dreieck ist mit der DMR und drück dann drauf und ein Schuss tot, ein Schuss tot, ein Schuss tot. Also, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was da schiefläuft. Ich bin dann weggelaufen, weil ich Angst hatte, dass ich bin auf eine andere Stelle gegangen und wo das dann offenbar nicht mehr aufgetreten ist, weil ich Angst hatte, dass ich vorgeworfen bekomme, mit einem Aimbot zu arbeiten. Ja. Es ist echt schlimm. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und da muss DICE was machen, ja. Die Entwickler bzw. das Entwicklungsstudio hat ja auch schon die Lizenz für das nächste Battlefield entzogen bekommen. Das wird also jemand anderes machen. Aber hier muss auf jeden Fall noch was getan werden. Ich habe heute noch nicht geguckt, ob möglicherweise noch ein schnelles Update wieder nachgeschickt wurde. Es ist allerdings schon etliche Tage jetzt dieses komplett katastrophale Update. Auf Twitter muss ich sagen, geben sich die Entwickler auch Mühe, ja, oder zumindest das Studio, das dahinter steht. Ganz klar, also da kann man jetzt keine Vorwürfe machen, aber mir kommt es eben so vor, als ob die Entwickler das nicht mehr unter Kontrolle hätten. Gleich nachdem ich hier ein bisschen gemosert habe, darüber, ja, dann wurde auch sofort reagiert innerhalb von wenigen Minuten, und wurde gefragt, was für eine Plattform ich denn habe und dass sie eben jetzt im Moment daran arbeiten, alle Probleme zu beseitigen und dass sie sich auf das Feedback freuen. So viele Sachen, also wirklich alle Probleme zu beseitigen, das glaube ich nicht, das wäre absoluter Hammer. Das wird so schnell nicht passieren. Aber zumindest mal die Probleme, die jetzt mit dem neuen Update aufgetreten sind, ja, das meinen die wahrscheinlich auch. Ja, da habe ich natürlich auch Auskunft gegeben, genau was eben das Problem ist. Alles konnte ich gar nicht machen. Da müsste ich 10 Twitter-Nachrichten und mehr schreiben, ja, um da zumindest mal das anzureißen. Aber die wichtigsten Bugs habe ich gemeldet. Katastrophal. Auch wenn es der Entwickler eben gut meinen, hier muss ganz, ganz, ganz, ganz dringend geschaut werden, dass das nicht nochmal passiert. Also die Leute waren wirklich ziemlich sauer im Spiel. Und auch so ein gutes Spiel wie Battlefield 4, irgendwann gibt's da auch Grenzen, wo man dann eben solche Bugs nicht mehr gutheißen kann. Ein Bekannter von mir hat auch dann postwendend aufgehört erstmal, weil er keine Lust mehr hatte, in dem Chaos von Bugs hier nach dem anderen Mal gekillt zu werden. Ja, das geht einfach nicht. Gut, hoffen wir, dass schnell das Update kommt, dass wir wieder hier Ruhe haben. So, tja, Nokia-Übernahme durch Microsoft war ja ein großes Thema. China könnte hier allerdings noch ein bisschen die Suppe versalzen. Denn wir wissen, China muss hier noch seinen Gutdünken dazugeben. Warum das so ist, das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Ja, ich weiß es nicht. Aber die chinesische Handelsbehörde hat jetzt tatsächlich Bedenken angemeldet und will das Geschäft erstmal genauer unter die Lupe nehmen. Auch wenn, so ist Google Watch Blog hier, das nicht mehr verhindert werden kann, dass Microsoft Nokia übernimmt. Das dürfte durchaus auch so stimmen. So kann eben auch China durchaus noch etliches verlangen an Einschränkungen, die gemacht wird, hinsichtlich auch des Patentportfolios, ja. Und da könnte durchaus noch etwas passieren, nämlich dass die ganze Übernahme doch ziemlich versalzen wird dadurch, dass etliche Auflagen gibt, die eben das Geschäft nicht ganz so in dem Licht für Microsoft erscheinen lassen, dass sie sich eigentlich vorgestellt haben. Ja. China ist da durchaus eine Größe, die da auch offenbar Druck ausüben kann. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht wieso, weil Google ist eine amerikanische Firma und Nokia eigentlich eine finnische. Ich weiß nicht, wie da China da Auswirkungen haben kann, die chinesische Entscheidung. Aber es ist eben nun mal ein Weltmarkt und offenbar hat China da ziemlich viel zu sagen auf dem Weltmarkt und deswegen ist da durchaus hier eben die Gefahr vorhanden. Wer hier genauer sich informieren will, ich habe den Artikel natürlich vom Google Watch Blog verlinkt, da kann sich das mal durchlesen. Es ist auch sonst sehr interessant, ja, dass eben hier so was passieren kann. Also Microsoft möglicherweise haben die sich das etwas anders vorgestellt. Ja. Vielleicht einigt man sich ja noch, keine Ahnung wie, aber mal sehen. Ja, YouTube und die GEMA. Ich habe ja letzte Woche schon darüber berichtet. Ja, Kindergarten pur. Die GEMA hat allerdings gewonnen gegen YouTube vor Gericht. Und deswegen muss YouTube die Tafeln ändern, wie jetzt herauskam. Und man hat sich tatsächlich geeinigt auf neue Sperrtafeln. Und ich finde das mal wieder, das ist wieder ein Theater, ja, ein bürokratisches Theater. Besser hätte Shakespeare das Stück auch nicht schreiben können, ja. Sperrtafel, die alte Sperrtafel war zum Beispiel die Meldung, leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, für die GEMA die erforderlichen Musikrechte nicht eingeräumt hat. Das tut uns leid. So, jetzt heißt es beispielsweise, leider ist dieses Video, das Musik von SME beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat. Das tut uns leid. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ja, da steht ja immer noch GEMA drin und dass die Rechte nicht eingeräumt haben, tja, dann ist es wohl daran festgemacht, dass eben jetzt erstmal die Musikfirma die Schuld bekommt. Ja, die wird ja zuerst genannt, ja. Leider ist dieses Video, das Musik von, ja, beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar. Und erst dann in einem Nebensatz dann, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat. Auch der Ausdruck Musikrechte, ja, und Verlagsrechte. Das heißt, die GEMA kommt hier erstmal in die zweite Schusslinie, ja, und vorne steht erstmal die Musikfirma. Ob die Musikfirmen das dann lustig finden, das wird sich dann auch noch zeigen. Aber erstmal ist ja die GEMA jetzt dann zufrieden mit dieser Sperrtafel. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Also ich bin auch kein Jurist. Vielleicht sollte man mal da den Text des Urteils richtig studieren. Ich war der Meinung, es geht darum, dass eben Google nicht die GEMA dafür verantwortlich machen kann auf der Sperrtafel, aber die GEMA wird nach wie vor verantwortlich gemacht. Soll denn die GEMA wirklich denken, die Menschen werden so blöd und nur den erstgenannten Schuldigen dann ans Bein zu pinkeln? Also ich weiß nicht. Ja. Naja, vielleicht ist es ja aber auch so, ich sag ja, die Stimmung kippt langsam von gegen GEMA so Richtung gegen Google, weil eben das schon so lange jetzt geht, ja, und auch wenn meiner Meinung nach hier dass die GEMA der Verantwortliche ist dafür, muss man auch schon sagen, wenn so ein großes Unternehmen wie Google eben nicht fähig ist, sich mit der GEMA zu einigen. Kleinere Unternehmen sind es durchaus, ja. Die kleinen Videodienste haben's geschafft, die Musikstreamingdienste haben es geschafft. Google schafft es nicht. Da muss ich schon dann fragen, wie viel ist Google denn jetzt tatsächlich der Nutzer wert? Ich kann schon verstehen, dass die Forderungen der GEMA vollkommen überzogen sind, was die haben wollen. Auf der anderen Seite ist es so, die anderen zahlen offenbar diesen Betrag ja auch. Ja? Und dann muss man sich auch fragen, sind denn für die anderen die Nutzer mehr wert als für Google, weil die es dann in den sauren Apfel beißen und dann trotzdem das zahlen? Ja? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, im Allgemeinen, die allgemeine Stimmung, das kann man durchaus und deutlich auch sehen, in zum Beispiel Kommentaren auf großen Plattformen, vorher immer absolut fast 90% gegen die GEMA und jetzt ist es schon gut ausgeglichen, ja, die Postings, die Kommentare dazu, und das ist kein gutes Zeichen. Auch kein gutes Zeichen ist, dass offenbar die Leute schon bei minimaler Sicherheit bei E-Mails überfordert sind. Ja. Einige große deutsche Mail-Provider wollen ja die scheinbare Sicherheitsverbesserung, ja. Nur noch mit eingeschalteter Transportverschlüsselung zulassen, das heißt also mit SSL bzw. TLS-Verschlüsselung, das ist auch wichtig, TLS, damit eben die Daten sicher übertragen werden können. Und das soll jetzt gemacht werden. Aber offenbar gibt es viele Nutzer, die sind überfordert, weil sie nicht wissen, wie sie denn ihren E-Mail-Client einstellen wollen. Wer also zum Beispiel einen E-Mail-Client hat wie Thunderbird, ja, oder auf Android-Geräten, den Mail-Client dort, der weiß oftmals nicht, wie er das überhaupt einstellen muss, ja, dass eine HTTPS-Verschlüsselung bzw. TLS und so weiter aktiviert wird. Und in der Tat ist es bei dem einen oder anderen Provider gar nicht mal so einfach. Ja. Aber das sollte doch kein Hexenwerk sein. Hier sind natürlich die Mail-Anbieter gefordert, hier die Anleitung klar, verständlich und deutlich zu machen, so dass die Leute wissen, was sie einstellen müssen. Schließlich müssen sie auch dann erstmal den E-Mail-Client sowieso einrichten. Und da ist es meistens nur noch ein Häkchen, beziehungsweise der Server, den man da einträgt, ja, damit es eben klappt. Da muss man eben statt den Server einen anderen Server eintragen, beziehungsweise eben ein Häkchen setzen für die Verschlüsselung und schon ist das alles okay. Ja. Müssen natürlich auch die Mail-Hersteller, die Entwickler dafür sorgen, dass verschlüsselte Mails die Standardeinstellung ist. Ja, absolut. Das Häkchen muss also schon gesetzt sein und man muss aktiv das Häkchen entfernen, denn viele Anbieter bieten ja schon die Verschlüsselung an, aber trotzdem sind die Übertragungen unverschlüsselt, weil die Leute einfach nicht auf dieses Häkchen klicken. Ja? Nicht zu fassen. Aber dass es so viele Probleme offenbar auslösen kann, ja, bei den Benutzern, das ist sehr, sehr bedenklich. Da wird man schon hellhörig und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann so wenig Leute GNU-PG oder PGP einsetzen, ja, mit ihren Mail-Diensten, ja, wenn das schon an der Übertragung scheitert, um Himmels Willen dann mit GNU-PG noch die Nachrichten zu verschlüsseln und ich kann's schon nachvollziehen. Das muss einfacher werden, definitiv, aber nicht so einfach, dass es wieder unsicher wird. Schwierig, aber ich denke, das wäre durchaus möglich. Der InnoReader, der bekommt ein neues Aussehen. InnoReader, was ist das? Seit der Google RSS-Reader, der Google Reader nicht mehr aktiv ist, suchen die Leute ja immer nach Alternativen oder haben nach Alternativen gesucht. Mittlerweile hat sich das gesetzt. Jeder hat so sowas gefunden, denke ich. Der InnoReader ist meiner Meinung nach die beste Lösung dafür, um den Google Reader zu ersetzen. Ich habe etliche ausprobiert. Ich habe auch The Old Reader ausprobiert. Der wäre am Anfang auch sehr, sehr gut gewesen, ja. Aber die Firmenpolitik hat mir nicht ganz so gut gefallen. Auch Mail-Anfragen, wie die da behandelt wurden. Nachdem ich mal gesagt habe, sie sollen mal die Schleichwerbung weglassen. Ja, wenn sie so einen neuen Dienst vorstellen, der sich hauptsächlich an Nutzer richtet, die bei Google den Google Reader benutzt haben. Ja, soll man vielleicht nicht hier den Leuten in der im Werbebild so direkt das Apple-Logo ins Gesicht hauen. Ja. Aber was dann an Kommentaren kam, das war so unprofessionell von den Entwicklern, dass ich dann auch mich umgeschaut habe nach was anderen und dann eben InnoReader gefunden haben, der weitaus besser ist als die InnoReader und auch viel mehr Funktionen hat und auch so einstellbar ist, dass er fast aussieht wie der Google Reader. Sehr, sehr schön. Also man findet sich da sofort wieder zurecht mit dem Reader, das ist übrigens auch ein Cloud-based Reader, was ja aber bei RSS-Feed sowieso nicht schlimm ist. War ich also sehr zufrieden damit. Dieser Reader hat jetzt noch ein neues Aussehen bekommen und auch verschiedene Themes sind da jetzt drin. Ja? Das heißt, da wurden Änderungen gemacht, die gravierend sind. Und meiner Meinung nach aber auch gelungen. Als da gibt es dann ein Theme. Moment, da muss man in die Preferences reingehen. Die sind auch mittlerweile sehr, sehr umfangreich. Das muss man schon sagen. Man kann den wirklich sehr, sehr gut anpassen. Auch die Schriftarten auswählen. Da ist also einiges möglich an Einstellungen und es gibt eben so ein blaues Theme, ja, Blue. Es gibt das Standard-Theme, das ist dann mehr so weiß und grau und auch ein dunkles Aussehen, ein dunkles Design, wo dann eben das Ganze eher, also so invertiert quasi dargestellt wird. Also Aqua-Theme, Light-Theme und Dark-Theme, das gibt es. Und also es ist wirklich extrem viele Einstellungen mittlerweile, die da gemacht werden können. Auch E-Mail Listen kann man führen, wo man dann die Artikel auch teilen kann. Ja, überhaupt sind auch Social Network Funktionen mit da drin, ja, auch als InnoReader selbst, also den eigenen Stream sozusagen da drin. Ja, aber mich interessiert eigentlich nur das Lesen der Nachrichten der Gesammelten und das ist eben sehr schön so, wie es eben bei Google Reader der Fall war. Ich würde sogar sagen, noch ein Tick besser als der Google Reader. Und es ist auch von der Geschwindigkeit her recht gut gemacht. Von daher also InnoReader sehr gut. Und das eben jetzt mit einem neuen Update, bei dem eben viel optisch geändert wurde. Und da sind die Entwickler auch wohl ganz stolz drauf. Können sie auch zu Recht sein. So, und zu guter Letzt, hier ist ja immer was Lustiges, ja, Wettervorhersage. Ha! Ja, gucke ich normalerweise nicht. Ich meine, wer guckt denn heutzutage noch Wettervorhersage, wenn er hier sein Handy hat, ein Tablet, ein Computer und überall, ja, und aber die habe ich mir angeguckt, ja. Im australischen Fernsehen hat tatsächlich niemand anders als Katy Perry persönlich, ja, die Wettervorhersage durchgelesen und aufgelistet und auch wenn sie ihr alles total falsch macht und das war natürlich beabsichtigt, ja, und hier ein furchtbares Kleid und habt, tut mir leid, liebe Katy, aber dieses Kleid, nein, das kannst du nicht anziehen. Das sieht ja aus. Boah. Da muss man schon wirklich so cool aussehen wie die Katy Perry, damit man da nicht komplett niedergemacht wird. Aber selbst an dir, Katy, sieht das furchtbar aus. Ja, und diese Wettervorhersage, warum macht denn Katy Perry nicht eigentlich die Wettervorhersage permanent? Am besten noch im deutschen Fernsehen. Dann würde ich sie auch mal wieder schauen. Ja, guckt euch das Video an vom australischen Fernsehen, dann wisst ihr, was ich meine. Und ja, noch eins, wenn ihr hier bei Google Plus mal reinguckt, da gab es jetzt tatsächlich mal einen Kommentar von einem Jabber-Service-Entwicklungsteam, glaube ich, ja. Und zwar auf meinen, ja, sag ich mal, Rant hin, ja, auf meine Beschwerde hin, dass eben XMPP sich hier die XMPP-Entwickler pennen und dass sie hier eine Chance verpasst haben, dann sagt natürlich Betreiber jabber-server.de, also hier pennt keiner und wir tüfteln kräftig. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst natürlich, was da gemeint war. Ich habe dann auch geantwortet. Damit ist auch ein Problem aufgezeigt. Wer ist für Marketing und Werbung für XMPP verantwortlich? Ja, man hat ja eine sehr große Chance mal wieder vertan. Der Zug ist jetzt abgefahren. Zwei Apps sind ja der Gewinner. Ja, die zwei Apps, die hier die Presse ja regiert haben nach dem WhatsApp-Kauf. Und da wurden also die Leute schon, haben sich jetzt also schon festgelegt. Die meisten XMPP-kompatible Messenger wurden in den Medien jedenfalls noch nicht mal erwähnt. Das finde ich besonders schade. Ja, ich nutze XMPP weiterhin mit OTR. Ich kann auch meine Bekannten dazu bringen. Ein Luxus, den aber nicht jeder eben hat. Ja. Und natürlich, liebe Betreiber, liebe Leute von jabber-server.de, ihr arbeitet fleißig, aber ihr solltet gerade am sauersten sein darüber, dass eben hier keine Lobby existiert, dass eben XMPP jetzt hier hätte bekannt gemacht werden müssen. Das war wieder mal ein Wendepunkt und da wurde von, ja, ich weiß nicht, wer verantwortlich ist, das ist eben das Problem, der wurde verpasst. Ja, der wurde verpasst. Und damit ist der Massenmarkt zum wiederholt mal abgefahren. Einmal hat man es verpasst, als Google Talk ja XMPP genutzt hat und auch es möglich war, von jedem Jabber-Server, von jedem XMPP-Server mit Google Talk in Verbindung zu treten. Das hat Google dann auch tatsächlich eingestellt, diese ihr wisst schon, was ich meine. denn es war keine Unterstützung aus der Jabber, aus der XMPP-Community vorhanden oder nur wenig Unterstützung. Deswegen hat Google gesagt, okay, dann brauchen wir das auch nicht mehr länger damit zu machen und machen unser proprietäres Hangout jetzt ohne XMPP und da haben wir es leichter, das alles abzusichern und so weiter und so weiter. Das war der erste und jetzt die zweite Chance. Ich mache euch ja keinen Vorwurf. Ihr, die ihr den Service betreibt oder auch den App-Entwicklern, ja, nur den einzigen Vorwurf, den man den App-Entwicklern machen könnte, wäre, dass sie eben nicht genug Werbung machen. Aber ich kann mir natürlich schon, ist schon klar, wenn ihr ein Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Betrieb, ja, hier eine App macht, dass die jetzt nicht die Marktmacht haben, für riesen Werbung zu machen, ist klar. Auf der anderen Seite muss man sagen, die beiden Apps, die jetzt hier wie verrückt installiert wurden, ja, und bei Google Top Paid App und Top Free App sind, das sind auch nur relativ kleine Firmen und die haben es auch geschafft. Hier war halt niemand da, der das gemacht hat, ja, in Jabber-Bereichen. Das ist eben ein riesengroßes Problem. Ja. Die jetzt hier wieder in den Mittelpunkt rücken, ja, und hat ja WhatsApp auch gemacht, die klauen nur, in Anführungszeichen, was von XMPP und machen dann ihr eigenes proprietäres Programm draus, wo sonst sich keiner mit verbinden kann. Ja. Sorry, schade. So, aber jetzt komme ich zum Ende der Rios-Wochensicht, ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen braucht, wollt, habt, ja, und oder Kritik äußern wollt, dann nur her damit. Rios-Wochensicht bei Google Plus um in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite dazu bei Google Plus. Oder ihr könnt auch noch bei Twitter mir eine Nachricht schreiben, @Rio. Bitte da aufpassen, das könnte sein, dass ich das eine oder andere übersehe. Direct Messages werden nicht bearbeitet. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Intro und Outro, muss ich auch mal wieder sagen, ist von Peretonica und der Track heißt Afterlife, ist von Yamendo.com und lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!